Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 2. Guten Morgen und guten Morgen. Wir haben noch nicht einmal den ersten Vers fertig. Lasst uns also weitermachen. Paulus sagt uns, dass er von Jesus Christus gesandt wurde. Da gibt es einen Unterschied, ob du dich selbst einfach Apostel nennst oder ob du dich als einen Apostel von Jesus Christus bezeichnest. Genau das hat Paulus getan. Ich sage dir warum. Ein Apostel ist jemand, der gesandt wird, um den zu repräsentieren, der ihn gesandt hat. Das bedeutet, dass jeder Apostel somit die Aufgabe hat, Jesus Christus gut zu repräsentieren. Denk mal darüber nach. Wenn jeder Apostel, der sich selbst heutzutage als Apostel bezeichnet, verstehen würde, dass er nicht nur ein Apostel ist, sondern von Jesus Christus gesandt ist und daher Jesus Christus wirklich gut zu vertreten hat, wäre diese Welt ein besserer Ort. Schau mal, dann sagt er, nach dem Willen Gottes. Kannst du somit selbst entscheiden, ein Apostel zu sein? Nein, das kannst du nicht. Jesus Christus beschließt das. Wenn wir das verstehen, ändert das vieles in unserem Leben. Warum? Denn dann werden wir nie versuchen, irgendetwas zu sein. Weder ein Apostel, noch ein Prophet, noch ein Pastor. Wenn Jesus Christus dich berufen hat, ein Apostel zu sein, dann wird er es dir sagen. Und wenn er es dir nicht sagt, dann bist du offensichtlich kein Apostel. Schau, ich werde ein wenig darüber sprechen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Paulus war sehr klar darüber, dass es Gottes Wille war, dass er ein Apostel war. So viele Menschen sind in meinem Leben zu mir gekommen und haben Folgendes zu mir gesagt: Reinhard, ich habe diese Sehnsucht, ein Pastor zu sein. Ich glaube, dass ich ein Prophet bin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kannst du mir das bestätigen? Oder ich glaube, ich bin zum Evangelisten berufen. Ich erkläre den Menschen immer das Gleiche. Höchstwahrscheinlich bist du es nicht. Weißt du warum? Denn Jesus ist derjenige, der die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Pastoren und die Lehrer auswählt. Und wenn Jesus sie beruft, wird er es ihnen auch sagen. Wenn er es dir nicht gesagt hat, dann, weil du es nicht bist. Überlege mal, wie Jesus seine 12 Apostel ausgewählt hat. Viele Christen leben so auf eine falsche Art. Wir fasten und beten, um herauszufinden, wofür Jesus uns berufen hat. Aber schau mal, es war der vorherbestimmte Plan Gottes, dass Paulus ein Apostel ist. Er ist der Apostel von Jesus Christus, nicht von Menschen. Schau dir das an. Eines Tages sagte Jesus, und da war eine große Menschenmenge um ihn herum, und er sagte: Simon, du bist ein Apostel, Johannes, du bist ein Apostel. Er sagte nicht: Jungs, kommt und betet und fastet, um herauszufinden, wer von euch ein Apostel ist. Wenn ihr nicht betet und fastet, werdet ihr es auch nicht herausfinden. Sie wurden von Gott selbst durch Jesus Christus eingesetzt. Ich kann mich erinnern, als ich auf der Bibelschule war, sagte einer unserer Lehrer Folgendes: Wenn all jene im sogenannten vollzeitlichen Dienst wären, weil Jesus sie dort wirklich haben will, und wenn all jene es nicht wären, weil Jesus es nicht will, wäre die Gemeinde um so viel besser. Das habe ich nie vergessen. Wenn Jesus dich für ein Amt beruft, dann wird er es dich wissen lassen. Und wenn nicht, dann sei einfach im Frieden. Paulus war sich so sicher, dass es eine göttliche Berufung war, die ihn zu einem Apostel machte. Jesus war derjenige, der das tat. Dann sagt Paulus weiter, unser Glaubensbruder Sosthenes schließt sich mir an, um euch diesen Brief zu schreiben. Ist das nicht interessant? Wir sagen immer, oh, der Brief des Paulus an die Korinther, aber das stimmt eigentlich nicht. Warum ist das nicht richtig? Paulus selbst sagt, dass sie beide diesen Brief schrieben. Er sagt, Sosthenes schreibt diesen Brief gemeinsam mit mir. Also ich glaube nicht, dass Paulus ihn geschrieben und Sosthenes ihn nur unterschrieben hat. Es ist wie bei Daniel und mir. Wenn wir etwas an die Studenten der IPS oder an die Menschen, die mit uns arbeiten, schreiben müssen, schreibe nicht ich es und sage dann zu Daniel, er soll allen sagen, dass wir beide es geschrieben haben. Wenn ich es schreibe, sage ich nur, dass es von mir ist, von Reinhard. Aber so viele Dinge haben Daniel und ich zusammengeschrieben und dann lassen wir die Leute wissen, dass es von uns ist. Ist es nicht unglaublich, dass Sosthenes den Brief gemeinsam mit Paulus geschrieben hat? Aber schau dir das an. Paulus nennt ihn seinen Glaubensbruder. Ist das nicht unglaublich? Oh, nur die Apostel dürfen Briefe schreiben. Wieder sehen wir, dass Paulus sich nie als jemandem überlegen betrachtete. Das ist das wahre Herz des Evangeliums. Wir sehen uns morgen.